Du hast wieder einen dicken Hund. Ja, Ja, aber ist schon alles. Der Sugi? Das steht jetzt seit 20 Jahren ungefähr leer. Mhm. Seit 87, würde ich mal circa als Richtwert sagen. Es gab eine Menge Leute, die da Interesse dran hatten, die dann aber wieder hochkantig rausgeflogen sind, weil der vermeintliche Besitzer da keine Lust drauf hat, irgendwas mit dem Gebäude anzufangen. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass da in dem Gebäude überhaupt irgendwas noch in Betrieb ist oder trocken steht oder liegt und dass da ein Projektor irgendwie noch nicht zugerostet ist. Die Chance ist sehr gering. Das ist während der Zeit des Kinosterbens allgemein, gab es ja während der Zeit ein großes Sterben der kleinen Kinos. Mhm. Und da ist sicherlich das Rialto auch mit dran gewesen, einfach in der Zeit, wo auch ein wirtschaftlicher Abschwung da war und die Leute eher in die moderneren und größeren Kinos dann auch gegangen sind. Die anderen Kinos sind schon lange vorher geschlossen worden. Also es gab insgesamt, ich würde mal sagen, ich habe glaube ich mal so 8 bis 9 gezählt. Reiherstieg Lichtspiele, Rialto, Insel Lichtspiele, Georgswerda Lichtspiele, das Astoria, das Monopol, die Filmburg. Das größte Kino mit 700 Plätzen, das stand auch noch bis 1992 da in der Währingstraße als Gebäude, war leider ein Schuhladen während der Zeit oder auch alles mögliche an Läden. Die Lichtspiele auf der Vettel, wie sie auch immer hießen, das große Kino in der Schule und die Bahnhofslichtspiele, nicht zu vergessen, direkt am Bahnhof. Gut, und jetzt die Rätselfrage. Welcher Anfangsbuchstabe kommt in zwei der genannten Kinos vor?